Hallo bei FSK 93,0, heute mit einer neuen Sendung von Allein schon, der Veranstaltungsreihe in der Teestube. Heute wird es um Allein schon Weiße gehen. Das war unsere Veranstaltung am 6.6. Wir, das sind studentisches Milieu. Wir haben uns vor rund einem Jahr, 2010, anlässlich der Fußball-Männer-WM gegründet, um eben dem Deutschlandwahn auf dem Campus ein bisschen was entgegenzusetzen, inhaltlich. So fingen wir an mit Allein schon Deutschland, einer Kritik an der Nation, und haben daraus eine Veranstaltungsreihe zur Einführung in die Begriffe der Kritik gemacht. Und so gab es seit diesen Anfängen Veranstaltungen mit den Namen Allein schon Burschis. Da haben wir Kritik an Männerbünden geübt. Dann gab es noch Allein schon Antisemitismus, Allein schon Geschlechterverhältnisse und eben Allein schon Weiße. Und da senden wir heute den Veranstaltungsmitschnitt. Unsere Veranstaltungen finden alle in der Teestube statt. Das hat auch einen Grund. Die Teestube ist ein seit ungefähr 20 Jahren besetztes, selbstverwaltetes studentisches Café und definiert sich im Grunde als linker Raum. Und als solcher ist er natürlich umkämpft, sowohl von innen inhaltlich als auch von außen. Selbstverständlichkeiten werden immer wieder in Frage gestellt, wie eben das Tragen von Deutschland-Accessoires, was vielleicht vor ein paar Jahren völlig selbstverständlich noch nicht drin gewesen wäre, muss eben dann wieder neu festgelegt werden. Und von außen hätte natürlich die Uni diesen Raum gern zurück, denn es ist der größte Raum im Pferdestall. So, und jetzt wird Helge noch was zur Veranstaltung Allein schon Weiße sagen, warum wir das gemacht haben und warum uns das inhaltlich wichtig ist. Rassismus, das ist doch nur ein Problem bei den Nazis. Heute gibt es in Deutschland vielleicht eine gewisse Fremdenfeindlichkeit, aber Rassismus ist doch eher Geschichte. Und hier auf dem Campus sind eh alle tolerant und an anderen Kulturen interessiert. Diese verbreitete Ansicht, dass die Rassistinnen nur am Rande der Gesellschaft zu finden sind und Rassismus durch Multikulti überwunden wurde, blendet aus, dass die gesamte Gesellschaft von verschiedenen Rassismen durchzogen ist. Ob die allgegenwärtige Panik vor Flüchtlingswellen aus Nordafrika, der Ruf nach einer Abschottung Europas, welche die Bewegungsfreiheit von Nicht-EU-Ausländern massiv beschränkt, oder die tagtäglich in den Medien wiederkehrende Forderung an alle als Nicht-Deutsche Markierten, sich endlich unserer Leitkultur anzupassen. Rassismus wirkt in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Rassismus erscheint in gewalttätigen Angriffen, in staatlichen Gesetzen und Institutionen. Rassismus erscheint aber auch in der alltäglichen Kommunikation, etwa in gut gemeinten Komplimenten, mit denen eine Nichtzugehörigkeit aber gerade hervorgehoben wird. Du sprichst aber gut Deutsch. Einer kürzlich erschienenen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zufolge meint die Hälfte aller Deutschen, es gäbe zu viele Zuwanderer in Deutschland. Statistisch jede und jeder dritte Deutsche stimmt gar der Aussage zu, es gäbe eine natürliche Hierarchie zwischen schwarzen und weißen Völkern. Rassismus ist aber nicht nur in der stumpfen Parole Ausländer raus zu erkennen, sondern kann sich auch in der vermeintlich anteilnehmenden Frage zeigen, wann eine als nicht deutsch wahrgenommene Person denn gedenke, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Wie abwertende Klischees über die exotischen Fremden in Texten und Bildern weiterhin wirken, wird im Folgenden eine Referentin vom Antiradio kritisch beleuchten. Anhand der Bezeichnung Menschen mit Migrationshintergrund wird sie darüber hinaus auf aktuelle Praktiken der Fremdbezeichnung eingehen. Als weitere Gruppe wird das kürzlich entstandene antirassistische Bündnis der Uni Hamburg einen Einstieg in die Critical Whiteness Studies geben. Es ist der Einsatz dieser kritischen Weißseinsforschung, den Blick umzukehren und nicht mehr nur Objekte des Rassismus und ihre Konstruktion in den Blick zu nehmen, sondern die Weißen, die von diesen profitieren. Ja, dann viel Spaß beim Mitschnitt. Die Musik kommt heute übrigens von Alle Farben. Das ist der All Night Long Mix. Der geht eigentlich 6 Stunden, aber wir können da heute natürlich nur Ausschnitte senden. Okay, dann vielleicht zum Einstieg ein paar Worte, was der Arbeitskreis eigentlich ist. Und zwar haben wir uns das erste Mal zusammengefunden in so einer oder ähnlichen Konstellation im Februar 2011, nachdem dieser Asta-Image-Film im Abaton Premiere hatte. Und obwohl schon im Vorfeld ganz viel Kritik dran geübt wurde, ist er trotzdem gelaufen. Und auch vor Ort gab es Protest, das hat aber die betreffenden Verantwortlichen recht wenig beeindruckt. Und deswegen haben wir uns also im Nachhinein immer wieder getroffen, auch in der Hoffnung, um dieses Thema irgendwie bei denjenigen nochmal anbringen zu können, die verantwortlich sind. Das hat lange nicht funktioniert und letztlich haben wir dann aber doch über einen Antrag im Stupa eine Entschuldigung erwirkt und dass der Film auch von der Seite wegkommt. So arg viel wollten wir dazu heute aber gar nicht erzählen. Ich habe versucht, eine Dokumentation leider nicht so oft ausdrucken können, heute mitzubringen. Die können wir im Nachhinein irgendwie auch noch verteilen. In Zukunft können wir uns vorstellen, vielleicht auch noch mal mehr Veranstaltungen zu machen. Wir haben zum Beispiel vor, einen Kurzfilmabend noch im Rahmen der Postkolonial-Ausstellung im Foyer des Pferdestalls zu machen. Dafür ist der Termin wahrscheinlich der 14. Juli. Das wird aber dann auch noch mal angekündigt. Und was den Reader betrifft, hatte Helge auch gesagt, wir können das PDF dann bei der Teestube auch einstellen. Dann könnt ihr euch das da eventuell runterladen. Dann dachten wir zukünftig, wenn wir das hinkriegen, personell und überhaupt auch eine Anlaufstelle bei rassistischen Vorfällen sein zu können. Und wie das immer so ist, sind natürlich auch hier neue Mitstreiterinnen herzlich willkommen. Wir haben leider noch keine besonders brauchbare Mailadresse, aber wenn ihr uns dringend erreichen wollt, dann im Moment über die, die ich gerade eingeblendet habe. So, und bevor wir jetzt zu Definitionen von Rassismus kommen, wollen wir zum Einstieg mal eine Sache zeigen, die viel davon enthält, über das wir heute reden werden. Und ja, ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Gefühlsmäßig aus dem Bauch aus. Meine Damen und Herren, wir haben es Ihnen seit Beginn dieser Woche gesagt, wir sind hier die offizielle Optimismus-Show in Sachen Hochwasser. Und wir reden nicht nur, wir spenden auch. Ja. Ich habe schon gespendet und wenn Sie es finanziell sich leisten können, spenden Sie auch. Ich glaube, es ist diesmal wirklich für einen guten Zweck und ich glaube auch, das Geld kommt wirklich an. Ja, natürlich. Du weißt ja, wie das ist. Du weißt ja, wie es ist. Früher, was habe ich für die armen Neger früher gespendet? Ja? Moment mal. Ruf mal an, der hat Neger gesagt. Der muss weg. Jetzt reicht's. Als ich für die Neger gespendet habe, ja, früher, da hieß es, gib mal für die armen Negerkinder. Hieß es das früher oder nicht? Jetzt kommst du wieder, ja, ich bin noch nicht so alt. Ja, gut. Du kanntest den Begriff Neger nicht mehr. Nein, also das ist aber seit Kant auch selten verwendet worden, oder? Seit wann? Also Kant hat noch Neger gesagt. 1700 aber, irgendwas zum letzten Mal? Ja, wahrscheinlich schon. Neger? Ja, okay. Du kannst bestimmt Beispiele aus deinem Näheren. Er will mich jetzt in so eine Ecke drängen. Nein. Das Kinderlied 10 kleine Negerlein, aber locker. Ja, das ist klar, das habe ich auch gesungen. Okay, ja. Ich habe es auch gesungen, ja. Ja. Du hast nie Negerküsse gesagt? Natürlich, ich habe heute noch Negerküsse. Mohrenköpfe? Hier ist ja noch was anderes, als zu den Menschennegern zu sagen. Entschuldige mal bitte, es hängt doch nicht an dem Begriff. Für diese Menschen schon. Wenn dir führende... Ja, was denn? Wenn dir führende Schwule des Showbusiness sagen, welche Begriffe, wie du Schwule bezeichnen solltest, ihnen besser gefallen und nicht, dann sollte man das doch akzeptieren, oder? Und genauso ist es natürlich mit unseren afroamerikanischen Freunden. Da sind wir. Amerika höre ich. Ich rede von Afrikanern, er spricht von afroamerikanischen Freunden. Ja? Für die habe ich nie gespendet. Für die Menschen in Afrika. Für die Menschen in Afrika. Für die armen kleinen Kinder in Afrika, als ich selber Kind war, da gab es so, so im Kindergarten oder dann später auch in der Schule Plastik-Sparbüchsen. Ja? Die waren doch aus Pappe. Aus Pappe, die hat man so gemacht. Und das erzähle ich nachher, sie dürfen weinen. Kurz vor Weihnachten habe ich zusammengewasselt, habe mein ganzes Erspartes reingegeben für die armen kleinen Negerkinder. Und sie ahnen nicht, was mit diesem Geld passiert ist. Kurze Einleitung zu diesem Thema, falls Sie zu Hause aufregen wollen. Und ich möchte wissen, wie viel zu Hause jetzt sagen, der muss weg. Oder wie viel sagen, endlich sagt's mal einer. Werbung. Bis gleich. Genau, und wir hatten dann ein bisschen überlegt und gesucht, wo wir Definitionen von Rassismus finden, die wir irgendwie gut finden und auch brauchbar finden. Und es gibt natürlich relativ viele davon und haben uns dann für zwei entschieden. Die sind jetzt hier eingeblendet. Und da wir die Definitionen zitieren, also bitte nicht über die Foliengröße aufregen, sondern wir wollten das tatsächlich mit euch lesen. Also Rassismus im modernen westlichen Sinn basiert auf der Theorie, dass Unterschiedlichkeit menschlicher Rassen aufgrund biologischer Merkmale. Dabei werden soziale und kulturelle Differenzen naturalisiert und somit soziale Beziehungen zwischen Menschen als unveränderliche und vererbbare verstanden. Die Menschen werden dafür in jeweils homogene Gruppen zusammengefasst und vereinheitlicht und den anderen als grundsätzlich verschieden und unvereinbar gegenübergestellt, damit zugleich in eine Rangordnung gebracht. Rommelsbacher sagt weiter: Rassismus ist nicht nur ein Vorurteil, sondern es müssen damit auch gesellschaftliche Diskriminierungen verbunden sein. Eine Diskriminierung liegt dann vor, wenn Menschen, die einer Minderheit angehören, im Vergleich zu Mitgliedern der Mehrheit weniger Lebenschancen. Und das heißt zugleich weniger Zugang zu Ressourcen und weniger Chancen zur Teilhabe an der Gesellschaft haben. Die Mechanismen, die dies bewirken, können sowohl individueller, interaktioneller als auch struktureller und institutioneller Natur sein. Auf der individuellen Ebene bezieht sich der intentionale Rassismus auf eine bewusste Herabsetzung der anderen, während der nicht intendierte Rassismus auf ungewollte Weise diese Wirkung entfaltet. Das ist für die Beteiligten in der dominanten Position oft schwer zu verstehen, denn ihrer Meinung nach liegt nur dann eine Diskriminierung vor, wenn sie jemand auch verletzen oder herabsetzen wollen. Das heißt, für sie ist die Ansicht Absicht entscheidend. Aber die Folge einer Handlung muss nicht immer mit ihrer Intention zusammenfallen. Hier werden dann Beispiele von Lob und positivem Rassismus gebracht. Darauf wird Thomas später noch mal näher eingehen. Für uns ist jetzt noch wichtig festzuhalten, dass darüber hinaus wird die Auseinandersetzung darüber, ob solche Aussagen dann diskriminierend sind, oft zu einer neuen Quelle von Diskriminierung. Denn wenn dieses Lob zurückgewiesen wird, macht sich bei den Mehrheitsangehörigen oft Empörung breit. Man habe es doch gut gemeint. Dem anderen wird gewissermaßen nicht erlaubt, dies als eine Diskriminierung zu empfinden. Was Diskriminierung ist, bestimme ich. Mit diesem Motto wird Anerkennung verweigert. Dem anderen wird eine eigene Perspektive nicht zugestanden, womit wiederum die geringere Bedeutung des anderen unterstrichen wird, also seine geringere symbolische Macht bestätigt wird. Noisson knüpft bei ihrer Rassismusdefinition an ein Papier der UNESCO an und sinngemäß zitiert lautet es dort: Rassismus ist der Glaube, dass menschliche Populationen sich in genetisch bedingten Merkmalen von sozialem Wert unterscheiden, sodass bestimmte Gruppen gegenüber den anderen, gegenüber anderen höherwertig oder minderwertig sind. Ihr reicht dies aber nicht und sie erweitert und verändert die Definition von Rassismus auch nochmal. Heutzutage ist Rassismus der Glaube, dass Menschen aufgrund ihrer genetisch bedingten ethnischen Merkmale bestimmte Prädispositionen, also Veranlagungen jedweder Art haben. Der Unterschied ist wichtig. Die herkömmliche Definition findet, dass es erst Rassismus ist, wenn man Gruppen konstruiert, die angeblich unterschiedlich viel wert sind. Meiner Definition nach genügt es hingegen, dass Rassentheorien der angeblich genetischen Verschiedenheit weiterhin anzuhängen. Rassismus funktioniert eindeutig auch ganz ohne die Behauptung von Höher- oder Minderwertigkeit. Es genügt bereits davon auszugehen, dass Menschen verschieden sind. Nicht wegen ihrer Kultur oder Familie oder Prägung oder persönlichen Genetik, sondern wegen der konstruierten Zugehörigkeit zu einer vermeintlich existierenden biologischen Gruppe. Rassismus ist also genau genommen die Theorie, dass es verschiedene Menschenrassen gibt, die über bestimmte Veranlagungen verfügen, auch ohne diese Anlagen zu werten. Den Angehörigen der jeweiligen Rassen wird unterstellt, dass sie generell über eine bestimmte hohe oder niedrige Ausprägung verschiedener Eigenschaften verfügen, beispielsweise des Temperaments, des Charakters oder biologischer und intellektueller Fähigkeiten. Um es kurz zu sagen, Rassismus ist nicht erst die negative Reaktion auf einen angeblichen Unterschied, sondern bereits die Behauptung des Unterschieds. Dazu haben wir jetzt Beispiele, mit denen Jonas weitermachen wird. Ja, also die Beispiele, die ich euch jetzt präsentieren werde, hat der Spiegel beigesteuert. Und das erste bezieht sich halt auf einen Artikel, in dem es halt um Marseille ging, eine sehr multikulturelle Stadt in Frankreich. Und das, was ihr hier seht, ist halt der Untertitel der Überschrift. Seit Jahrzehnten leben in Marseille Franzosen, Maghrebiner und Schwarze mehr oder weniger friedlich zusammen. Und also dieser Satz ist in mehrfacher Hinsicht schon rassistisch. Also einmal impliziert er, dass es halt von der Nationalität oder von der ethnischen Prägung irgendwie abhängig ist, ob man friedlich miteinander zusammenleben kann oder nicht. Und die Form der Abgrenzung, die hier vorgenommen wird, ist einfach auch ganz klar rassistisch. Das heißt, Franzosen, Maghrebiner und Schwarze impliziert ja, dass Maghrebiner und Schwarze keine Franzosen sein können oder Franzosinnen sein können. Und hier wird auf jeden Fall eine Abgrenzung vorgenommen, die halt sagt, wenn du das eine bist, kannst du das andere halt nicht sein. Und halt auch wie ethnische Merkmale und Staatsbürgerschaft hier gleichgesetzt werden, um sie dann im Endeffekt voneinander abzugrenzen, also um Menschen halt das jeweils andere abzusprechen. Witzig ist hierbei, dass direkt eine Woche später oder eine Woche vorher, weiß ich jetzt nicht genau, ein ähnliches Beispiel kam. Und zwar ging es da irgendwie in dem Artikel um zwei mutmaßliche Terroristen, die in Düsseldorf hochgenommen wurden. Und eine Textstelle war hier, als die Männer am Mittwoch in ihrem Migrantenslang davon redeten, es an Bushaltestelle zu machen und so weiter. Ich meine, das ist halt auch klar. Also erstmal das Wort Migrantenslang unterstellt halt sozusagen, dass gebrochenes Deutsch unmittelbar mit Migration halt zusammenhängen muss. Und es ist halt auch eine Pauschalisierung, dass halt Migrantinnen zugeschrieben wird, die deutsche Sprache nicht wirklich zu beherrschen. Also quasi schlechtes Deutsch, wie es hier in diesem Beispiel aufgeführt ist, ist gleich Migrantenslang. Und was halt auch noch sehr auffällig ist, ist halt die Assoziation, die hier gemacht wird. Und zwar ist es halt so, dass das Wort Slang auf jeden Fall ja eine sehr negativen Kontext eigentlich ist. Also man assoziiert das halt mit Armut, mit Subkultur, mit nicht vorhandener Bildung und auch irgendwie mit kriminellen Kontexten. Und das wird halt auch in dem Zusammenhang mit Migration sozusagen gestellt. Und ich meine, was halt auch echt krass ist, es war jetzt keine lange und großartige Recherche nötig, war jetzt nicht nötig, um das irgendwie zu finden. Das waren zwei aufeinanderfolgende Ausgaben vom Spiegel, wo man halt was finden konnte. Und es wären auch noch so, also in diesen beiden Ausgaben noch mehr Beispiele gewesen, die ich jetzt hier hätte aufführen können. Und was vielleicht auch noch zu sagen ist, dass Rassismus in den Medien jetzt nicht nur Zeitschriften wie dem Spiegel vorbehalten ist, sondern auch zum Beispiel in der Taz neulich ein Artikel mit dem Titel Der letzte Negerkönig von Swaziland erschienen ist, der halt so auf pseudosatirische Art und Weise irgendwelche Umstände in Swaziland kritisieren soll, aber halt dabei auch Rassismen und auch Sexismen reproduziert. Ja. Und jetzt wird an noch etwas sagen zu Rassismus und Sprache. The worst to get this good. You have to work to get this good. haben wir so ein bisschen was darüber gehört, was Rassismus ist und welche definitorische Möglichkeiten es dazu gibt. Mein Teil, ich weiß nicht, wer den Ankündigungstext gelesen hat, es soll eigentlich darum gehen, dass ich mir ein bisschen Kinderbücher, Kinderlieder und so weiter mir anschaue und dann halt auf Rassismen sozusagen aufdecke und so weiter. Aber im Laufe meiner Recherche bin ich so ein bisschen vom Thema abgekommen und mal gucken, was heute daraus wird. Das obige Thema, beziehungsweise der Titel meines Themas lautet für heute Rassismus und Sprache. Und darunter verstehe ich einmal die Ebene von Rassismus mit Verweis auf Sprache, was du ja auch schon ein bisschen angedeutet hast oder angesprochen hast. Bestimmte Menschen mit einer bestimmten Physiognomie wird mit einer bestimmten Sprache beziehungsweise mit einer nicht-deutschen Sprache assoziiert und unterstellt. Man unterstellt ihnen, dass sie per se kein Deutsch könnten und so weiter. Und dann die zweite Ebene, da möchte ich gerne so ein bisschen auf das Thema meiner Diplomarbeit so ein bisschen eingehen, und zwar rassistische Sprachhandlungen, und zwar am Beispiel des Begriffs Migrationshintergrund. Das ist ja ein sehr aktuell und bekannte Fremdbezeichnung, mit der bestimmte Menschen klassifiziert wird. Genau. Nee, noch nicht. Danke. Genau. Ich denke, es ist wichtig, erst einmal, wenn wir uns mit dem Thema Rassismus und Sprache auseinandersetzen, ist es wichtig, dass wir uns den Kontext ein bisschen anschauen, innerhalb dessen wir über Rassismus und Sprache sprechen. Dabei ist es mir wichtig, dass wir auch die Einheitserzählung anschauen, worüber der Nationalstaat seine Bürger und Bürgerinnen ideologisch an sich bindet, beziehungsweise worüber Bürger und Bürgerinnen sich mit dem Nationalstaat identifizieren und sich dem unterwerfen. Denn alle modernen Nationen, und dazu gehört auch Deutschland, sind ihrer Konstruiertheit nach eine Erfindung bzw. eine hergestellte imaginäre Gemeinschaft. Und diese hergestellte imaginäre Gemeinschaft basiert auf dem Mythos einer gemeinsamen, Anführungsstriche, ethnische Abstammung und auf dem Mythos einer gemeinsamen Sprache. Für Deutschland galt bzw. gilt daher die Devise: ein Mensch, ein Volk, eine Geschichte, eine Sprache, eine Kultur, Territorium, das könnte auch die annektierten, kolonial besetzten Gebiete sein, und ein Staat. Auffällig in dieser Auflistung ist meiner Meinung nach der einheitsstiftende Charakter, worüber ein Zusammengehörigkeitsgefühl hergestellt werden soll, damit in Anführungsstrichen wir wissen, wer wir sind und wer die Nicht-Wir sind, also komplementär dazu die Nicht-Wir sind. Und somit, weil davon ausgegangen wird, dass wir eine Gemeinschaft bilden und eine gemeinsame Geschichte haben und über eine gemeinsame Sprache verfügen und so weiter und so fort. Diese Homogenisierungsfiktionen sind also konstitutiv für die Herstellung der nationalstaatlichen Ordnung, und gleichzeitig wird darüber die Masse sozusagen regierbar gemacht. In diesem Zusammenhang aber interessiert mich die Sprache als eine der konstitutiven Elemente dieser Einheitserzählung, und zwar die deutsche Sprache. Bin ich zu schnell? Müsst ihr ein Zeichen geben, ja? So, und ich denke, es ist wichtig, in der macht- und herrschaftskritischen Betrachtung sich klarzumachen, dass das Deutsch oder dass die Sprache Deutsch oder das Standarddeutsch, worüber wir sprechen, über die wir interagieren und in der wir miteinander kommunizieren, dass diese Standardsprache nicht schon immer so gegeben ist, nicht schon immer in dieser Form gegeben ist. Denn im Zuge der Nationsgründung wurde eine Sprachvariante als die Nationalsprache auserkoren und vereinheitlichend als Standardvariante verordnet. Das heißt, zum Beispiel wurde 1872 die deutsche Sprache als alleinige Unterrichtssprache staatlich verordnet, weil sozusagen sie als zum deutschen Volkswesen gehörig erklärt wurde. Obwohl auf dem Gebiet der hergestellten imaginären Gemeinschaft ganz viele verschiedene Sprachen gesprochen wurden und immer noch werden, zum Beispiel unter anderem Polnisch, Französisch, verschiedene plattdeutsche Varietäten, Jiddisch, Sorbisch und so weiter und so fort. Das heißt, diese Prozesse der Vereinheitlichung gingen nicht ohne Unterdrückung und Ausblendung anderer Sprachen, Sprachvarietäten einher, die dann im Zuge dessen als Dialekte in der Sprachenhierarchie abgetan wurden. Diese Praxis der Mehrsprachigkeit wurde also, das ist jetzt meine These, die Praxis und die Realität der Mehrsprachigkeit wurde im Kontext der Herstellung der imaginären Gemeinschaft durch das Gebot der Monolingualität überdeckt, weil davon ausgegangen wird, wir sind ja ein Volk, also sprechen wir auch eine gemeinsame Sprache und alle anderen Sprachen haben keine Berechtigung oder sind es nicht der Förderung wert, weil auch über diese Eindeutigkeit können wir dann ausmachen, wer zu uns und wer nicht zu uns gehört. Und darüber können wir auch uns als Einheit imaginieren und uns von anderen Gemeinschaften unterscheiden. Genau, und neben dieser genannten Kritik, meine Kritik der systematischen Unterdrückung von verschiedenen Sprachen und auch der Mehrsprachigkeit, muss auch berücksichtigt werden, dass, das steht ja hier auf der Folie, dass Sprache sich auch verändert und sich auch mit anderen Sprachen vermischt. Das heißt, es gibt sowas nicht wie die Reinheit der deutschen Sprache, was ja auch oftmals propagiert wird. Wenn wir bedenken, dass viele Wörter im Deutschen, aus dem Lateinischen, aus dem Französischen kommen, aus dem Griechischen und so weiter, wenn wir daran an Wörter denken wie Portemonnaie, wie Jalousie, wie Pittoresque und so weiter, das sind ja keine deutschen Wörter. Und auch aus unserer aktuellen sprachlichen Praxis kennen wir ja auch, dass viele Vokabel aus dem Englischen übernommen worden sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wo habe ich das denn hier, Seite 3? Also im Internet surfen, joggen gehen und E-Mailen, das sind alles eingedeutschte englische Wörter eigentlich. Genau, und deswegen würde ich gerne ein bisschen provokativ in den Raum stellen, wenn wir uns also die deutsche Sprache uns anschauen. Es gibt nicht die deutsche Sprache und deswegen gibt es nicht, deswegen würde ich sagen, Deutsch ist nicht gleich Deutsch, ist nicht gleich Deutsch, ist nicht gleich Deutsch. Genau. Und trotzdem, Incidirum zufolge, wird aus Sicht nationalstaatlicher, ich weiß, ich habe das ein bisschen verkürzen und verknappen dargestellt, dieses Themenkomplex Nationalismus und Nationalismuskritik, das können wir gerne, wenn Bedarf da ist, ein bisschen diskutieren im Anschluss, aber es ging mir darum, so ein bisschen sozusagen den soziohistorischen und den geopolitischen, also sozusagen die Einbettung mit einzubeziehen und nicht nur zu sagen, von einer gewissen gegebenen Sprache auszugehen. Was ich eben nochmal sagen wollte, war, Incidirum zufolge wird aus Sicht nationalstaatlicher Normalitätserwartungen und Entwicklungen zwei- bzw. Mehrsprachigkeit als Bedrohung empfunden und daher bekämpft, um, Zitat, die Reproduktion des Staates zu garantieren, Zitat Ende. Und zwar eines Staates, das sich entlang der genannten essentialisierenden Kategorien imaginiert, also über Kultur, über Volk, über Sprache und so weiter und so fort. Und diese wiederum müssen immer wieder permanent reaktualisiert und reproduziert werden, weil sonst wissen wir nicht, wer wir sind. So. Deshalb für Deutschland gilt aus Sicht nationalstaatlicher, aber auch aus Sicht alltagsweltlicher Normalitätserwartungen der sogenannte Urdeutsche, den es meiner Meinung nach nicht gibt, als weiß, männlich, christlich, also christlich sozialisiert und deutsch sprechen und zwar in monolinguale Weise, das heißt muttersprachlich, ohne Akzent und ohne das Switchen in anderen Sprachen. Diese meiner Meinung nach normative Setzung ist einerseits bedingt durch die soziohistorische Einbettung, die ich so ein bisschen angerissen habe. Gleichzeitig wird aber auch der Umgang mit anderen Sprachen und mit Mehrsprachigkeit dadurch geprägt. Und um diesen Diskurs der Mehrsprachigkeit beziehungsweise um in Deutschland zu thematisieren und zu problematisieren, schlägt Incidirum den analytischen Begriff des Linguizismus beziehungsweise des Neolinguizismus vor. Unter Linguizismus versteht Incidirum eine spezielle Form des Rassismus, die in Vorurteilen und Sanktionen gegenüber Menschen, die eine bestimmte Sprache beziehungsweise eine Sprache in einer durch ihre Herkunft beeinflussten spezifischen Art und Weise verwenden. Hierzu kann das angeführte Beispiel von Incidirum genannt werden. Das folgende Zitat unten jetzt, das zweite Zitat, stammt von einer Osteuropäerin, die ihren deutschen Ehemann durch eine Internetkontaktbörse kennenlernte und 2008 zu ihm nach Deutschland zog. In einem im Jahre 2009 ausgestrahlten Interview bei Fox sagte sie, dass sie sich nicht wohlfühle in Deutschland und hat das mit der folgenden Begründung, beziehungsweise hat das folgenderweise begründet. Wenn man mit Akzent spricht, denken die Leute, dass man auch mit Akzent denkt oder so. Meiner Meinung nach drückt sich in diesem Zitat die Sprecherin, beziehungsweise drückt die Sprecherin in diesem Zitat ihre Erfahrung aus, dass Sprachbeherrschung bzw. sprachliche Performance verknüpft wird mit der Annahme über Inkompetenz und über Minderwertigkeit von sogenannten nicht-muttersprachlicher und nicht-muttersprachlicherinnen. Deswegen gilt es auch aus dieser Sicht, aus meiner Sicht, das Konzept von Muttersprachlichkeit kritisch zu hinterfragen, weil auch dahinter steckt so eine gewisse Idee von Vererbung und von Abstammung steckt. Genau, und weiter zurück auf den Begriff des Linguizismus, den ich so ein bisschen hier einbringe, damit wir das ein bisschen diskutieren können und genau. Weiter definiert Incidirem Linguizismus als gleichzeitig als ein Instrument der Machtausübung gegenüber sozial schwächer gestellten Gruppen mit der Funktion der Wahrung bzw. Herstellung einer sozialen Rangordnung. Es geht hier also mir primär um die macht- und herrschaftskritische Betrachtung von Sprache und der Funktion von Sprache. Denn mit Sprache wird nicht nur soziale, sondern auch ethnisierte Differenz angezeigt und gleichzeitig werden diese zugeschriebenen Differenzen auch permanent über das Medium Sprache hergestellt. Dabei kann der Linguizismus Incidirem zufolge ähnlich wie der Rassismus in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und auf vielfältige Weise wirksam werden. Zum Beispiel durch abwertende Witze, auch bei Harald Schmidt, wie wir es eben gesehen haben, oder durch verschiedene offizielle Maßnahmen mit dem Ziel der Unterbindung des Gebrauchs einer bestimmten Sprache im öffentlichen Raum. Als Beispiel nennt sie Incidirem das folgende Beispiel. Hier, das ist ein Schild an einer Schule und dieses Schild wurde an einer nordrhein-westfälischen Schule gesichtet. Hier steht drauf, treten 20 Cent, spucken 30 Cent, Türkisch sprechen 50 Cent. Ja, also das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Meiner Meinung nach wird hier das Türkisch sprechen neben dem Treten und dem Spucken als Vergehen definiert und mit körperlicher Gewalt auf eine Ebene gebracht und somit kriminalisiert. Das Treten und Spucken wird mit 20 und 30 Cent bestraft, während das Türkischsprechen mit 50 Cent schwerer geahndet wird. Für mich ist es aber nicht nachvollziehbar, warum das Türkischsprechen gewalttätiger sein soll als das Treten und das Spucken. Was sich also hierin auch ausdrückt, ist unter anderem die falsche Annahme von vielen Lehrern und Lehrerinnen, von weißen Lehrern und Lehrerinnen, dass Kinder, die auch andere Sprachen sprechen, Deutsch nicht genug lernen könnten, wenn sie nicht die ganze Zeit Deutsch sprechen. Es ist also, genau, aber gleichzeitig, um nochmal auf einen anderen Punkt zurückzukommen, es ist nicht nur eine Frage des offenen Verbots, beziehungsweise dieser Vorfall kann man als offenen Linguizismus nennen, weil das wird ja auch offiziell, das wird durch diesen Verbot sozusagen versucht durchzusetzen. Aber es geht manches Mal oder oftmals nicht nur um die Frage des offenen Verbots, sondern wenn wir an das Englische oder das Spanische oder das Französische denken, diese Sprachen sind in der hiesigen Gesellschaft durchaus akzeptierte Sprachen und sind auch im Schulunterricht verankert. Während zum Beispiel Türkisch oder Arabisch und so weiter und bestimmte Migrantinnen-Sprachen weniger angesehen sind. Deswegen unterscheidet Incidirem in diesem Kontext oder in diesem Zusammenhang zwischen dem offenen Linguizismus und dem verdeckten Linguizismus. Daher schlägt sie vor, in Anlehnung an den Begriff des Neorassismus, den analytischen Begriff des Neolinguizismus einzuführen, um Ausgrenzung und Diskriminierung mit dem Verweis auf Sprache benennen und analysieren zu können und um letztendlich auch skandalisieren und zu bekämpfen zu können. Neolinguizismus beschreibt sie dabei als verdeckte Form des Linguizismus. Die Art und Weise, wie das Sprachverbot hier auf dem Schild zu sehen ist, das ist eine offene Form, wie gesagt, und verdeckte Formen können zum Beispiel in Form von, verdeckte Formen können im Alltag stattfinden, genau. Mal ganz kurz gucken. Genau, ich möchte das, diesen Punkt erstmal hierbei belassen und möchte nur auf darauf hinweisen, dass es meiner Meinung nach wichtig ist, wenn wir uns mit der Frage von Rassismus und Sprache auseinandersetzen, müssen wir uns auch die Frage stellen, in Anlehnung an Inchi Dirim und Paul Metscheril, und zwar, ich zitiere, wer ist befugt, wann, wie, zu wem und über wen und was zu sprechen? Welche Sprachen und Sprechweisen gelten in der Gesellschaft, in der Schule, im Jugendzentrum oder an der Uni als legitime Sprachen? Wer gilt als legitime Sprecher, legitime Sprecherin eine Sprache? Welche Sprache und Sprachformen besitzen hohes und welche eher geringes Prestige? Das ist also auf jeden Fall, es geht hierbei um die Frage nach der Macht. Nach der Definitionsmacht, welche Sprache ist also höherwertig und welche hat legitim, genau. Hier würde ich gerne einen Cut machen, wenn weitere Fragen oder irgendwas nicht unklar sein sollte, können wir es gerne im Anschluss besprechen, diskutieren. Ich würde jetzt gerne zu dem zweiten Punkt meines Inputs kommen, und zwar zu dem Punkt, wo es um die Fremdbezeichnungen geht oder um die Bezeichnungspraxis durch die weiße hegemoniale Gesellschaft geht. Denn ich finde, in dem Nachdenken und in der Praktizierung von Kritik im Themenfeld von Rassismus und Sprache ist es auch wichtig, sich die Frage zu stellen, wer spricht hier über wen und in welcher Weise bzw. wie. Und da wir in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft leben, sind also auch die Sprachen oder auch die Sprache, in denen wir denken, handeln und interagieren, von Rassismen geprägt. Rassistische Diskurse dürfen wir uns aber nicht als feststehend und unveränderlich vorstellen, sondern sie sind flexibel, beweglich und sie operieren in einer sich als demokratisch verstehenden Gesellschaft oftmals in subtiler Weise. Manuela Bojacic zufolge reorganisiert und bestimmt sich Rassismus historisch nicht nur immer wieder neu. Auch die Begriffe, die zu seiner Benennung verwendet werden, sind Ausdruck dieser umstrittenen Transformationen. Ebenso verhält es sich mit den Ausdrücken, mit denen, Zitat, die Objekte des Rassismus, Zitat Ende, benannt werden. Als Beispiel nennt sie den Kontext der Arbeitsmigration in Deutschland, in dem verschiedene Ausdrücke für bestimmte Menschen verwendet wurden und werden. Zum Beispiel Fremdarbeiter, Gastarbeiter, ausländische Arbeiter, ausländische Arbeitnehmer, ausländische Mitbürger und Migranten und zu allerletzt Menschen mit Migrationshintergrund. In dieser Auflistung kann meiner Meinung nach eine sukzessive diskursive Verschiebung der Positionierung von Migrationsanderen durch die Dominanzgesellschaft verzeichnet werden. Denn der Gastarbeiter ist nicht dazugehörig, seine Aufenthaltsberechtigung besteht über die Arbeit, so wurde er nur auf Zeit geduldet. Der ausländische, sogenannte ausländische Mitbürger ist von außerhalb herkommend und der sogenannte Mensch mit Migrationshintergrund ist ein Teil dieser Gesellschaft, jedoch anders und different. Somit unterliegen rassistische und rassifizierende bzw. verandernde Begrifflichkeiten den Konjunkturen von Rassismus. Sie sind also nicht nur Ausdruck der jeweiligen gesellschaftspolitischen Situation, sondern auch Produkte von Herrschaft und sind aber auch gleichzeitig Anhaltspunkte für die Verhältnisse, in der wir leben. Wenn es also um die Thematisierung und Problematisierung von Rassismen in der Sprache geht, geht es auch um die macht- und herrschaftskritische Betrachtung der Begriffsgeschichten von Wörtern, Bezeichnungen etc. pp. Und damit wir auch die genannten Verhältnisse aufdecken können. Genau. Allerdings Genau, das heißt, also wir müssen uns in dieser Thematisierung von Rassismen im Sprachgebrauch für die Rolle von Sprache, für Entstehung, Bedeutung, Funktion und Wirkung von Begriffen sensibilisieren. Allerdings geht es bei Sensibilisierung meiner Meinung nach nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger auf die Leute loszugehen, sondern es geht auch darum, die eigene Verstricktheit in rassistischen Strukturen, in rassistischen Diskursen und somit auch für den eigenen Sprachgebrauch zu sensibilisieren. Und hier würde ich gerne ein bisschen was das zum Thema Migrationshintergrund so ein bisschen was einbringen. Meine Diplomarbeit habe ich mich ausführlich mit dem Thema, mit dieser Fremdbezeichnung auseinandergesetzt. Im Rahmen dieser Veranstaltung bzw. in der Kürze der Zeit kann ich natürlich nicht alles wiedergeben, aber ich würde gerne nur ein, zwei Punkte sozusagen mit euch teilen. Und da würde ich gerne mit einem Song, mit einem Rap-Lied oder Rap-Song anfangen. Hörst du raus, dass ich Türke bin? Glaub mir, kommt es raus, dass ich Türke bin. Sagen Deutsche, ich soll raus, weil ich Türke bin. Nicht jeder Deutsche, meistens Deutsche, die die NPD wählen und dann sagen, ich soll aufhören, sowas eng zu sehen. Ich glaube nicht, dass du das kennst, wenn ich als Rhyme-Engel sehen, was hier passiert und fliegen wieder heim. Schreib mit Liebe über Pein, doch wie soll das ohne Helfen gehen? Gibt es Bodenschätze, sind die Kriege nicht mehr weiter, haben viele schon gemeint. Ey, was soll das sein? Doch ich fliege nicht alleine, denn Alem ist dabei, ich will ein Deutsch. Deutschland mit Ohren. Wir sind die dritte Generation, doch ich bin nicht in Deutschland geboren. Auf der Straße sind Schaufenster leer und Leute fragen, wo kommen die Ausländer her? Und nichts dran ist neu, ich weiß nicht, was du denkst, doch sind wir zu fremd, dann bist du zu deutsch. Ihr wisst, das ist die Wahrheit und wir sprechen es aus und wir werden etwas ändern und versprechen es auch. Und wir tun es, wir wissen, wir müssen einfach mal handeln, doch hat es keiner verstanden, dann wird die Zukunft beschissen. Alle hier denken es, doch wir sprechen es aus, denn wir müssen etwas ändern und versprechen es auch. Besser, du glaubst es mir. Es kommt mir vor, als wäre jeder mit jedem verfeindet und bald ist jeder alleine. Es gibt einen Politiker, der NPD so nah war und trotzdem trifft er sich mit dem Dalai Lama. Türken in Deutschland, drei Generationen, zwei Gesichter, ein Land, was ist Integration? Ich bin Türke, will nicht meine Wurzeln verlieren, denn integrieren ist für mich nicht assimilieren. Ihr hofft auf aggressive Ausländer für Schlagzeilen, ey, nimm die Stimme der Stimmlosen als Warnzeichen. Ich bin Jugendlicher mit einem Migrationshintergrund, baue Scheiß, rückt meine Migration im Vordergrund. Und ist es denn so schwer, auf uns einzugehen oder Probleme, die wir haben, einfach einzusehen? Es ist einfach, jemanden als Buhmann darzustellen. Die Vorteile beruhen doch auf falschen Quellen. Ich bin hier geboren, doch hab einen türkischen Pass und geh hier auch nicht weg, nur weil dir der Türke nicht passt. Ihr wisst, das ist die Wahrheit und wir sprechen es aus und wir werden etwas ändern und versprechen es auch. Und wir tun es, wir wissen, wir müssen einfach mal handeln, doch hat es keiner verstanden, dann wird die Zukunft beschissen. Alle hier denken es, doch wir sprechen es aus, denn wir müssen etwas ändern und versprechen es auch. Besser, du glaubst es mir, es kommt mir vor, als wäre jeder mit jedem verfeindet und bald ist jeder alleine. So, dann würde ich mal mit einer kleinen Strophe, mit einem kleinen Auszug aus diesem Rap-Song weitermachen. Das war jetzt ein Lied von Elem. Elem heißt so türkisch Aufstand. Das war ein Projekt in Berlin, was unter dem Namen X-Berg Beats für Gleichbehandlung und Respekt lief, und zwar von 2007 bis 2008. Dahinter, also beziehungsweise bei dem Projekt haben 11 Jugendliche, junge Heranwachsende mitgemacht und haben Songs geschrieben, Songs gemacht und so weiter. Also junge Frauen wie auch junge Männer so. Und in diesem Kontext ist auch dieses Lied entstanden. Ich finde, in der einen Strophe haben sie so ein bisschen ganz gut deutlich gemacht, worum es mir so ein bisschen geht in der Kritik des Begriffs Migrationshintergrund. Ich lese mal die Stelle mal kurz vor. Denn integrieren ist für mich assimilieren. Ihr hofft auf aggressive Ausländer für Schlagzeilen. Elim ist die Stimme der Stimmlosen. Als Warnzeichen, ich bin Jugendlicher mit einem Migrationshintergrund. Baue ich Scheiße, drückt meine Migration in Vordergrund. Ist es denn so schwer, auf uns einzugehen oder Probleme, die wir haben, einfach einzusehen? Es ist einfach, jemanden als Buhmann darzustellen. Die Vorurteile beruhen doch auf falschen Quellen. Ich bin hier geboren, doch habe einen türkischen Pass und gehe hier auch nicht weg, nur weil dir der Türke nicht passt. Ich finde also in diesem Zitat, beziehungsweise dieses Zitat habe ich so ein bisschen so interpretiert, dass sie hier in diesem Zitat die diskursive Vereinnahmungstendenzen kritisieren. Sie prangern das konstruierte, reduktive und diskriminierende Bild von dem sogenannten aggressiven Ausländer an in den Medien, welches gesellschaftspolitisch funktionalisiert wird. Und denn verhalten sie sich nicht angepasst, wird ihnen die Fremdzuschreibung zum Verhängnis. Der sogenannte Migrationshintergrund wird dann als Erklärungsfolie in den Vordergrund gerückt. Dabei kritisieren die Heranwachsenden meiner Meinung nach diese Kriminalisierungstendenzen der deutschen Medienberichterstattung. Denn der sogenannte aggressive Ausländer, beziehungsweise der Jugendliche mit Migrationshintergrund, wie es mittlerweile heutzutage politisch korrekt heißt, sorgt für Schlagzeilen. Dabei wird ihm die Rolle des Buhmanns zugewiesen. Und gegen diese diskriminierenden Vereinnahmungstendenzen melden sie sich zu Wort und sprechen für sich selbst. Das ist sozusagen meine Interpretation dieser Strophe. Andererseits aber, finde ich, kann man durch die Passivkonstellation und des Satzes »Baue ich Scheiß« rückt meine Migration in den Vordergrund in einer anderen Lesart als strategischer Einsatz der Fremdzuschreibung interpretiert werden. Und sozusagen in dem Spannungsverhältnis zwischen Stigmatisierung und Ausgrenzung von nicht anerkannter Zugehörigkeit kann meiner Meinung nach dieses Projekt auch und der daraus hervorgegangenen Sampler als kreative und performative Akt des Selbst, des Empowerments gelesen werden. So, und dann würde ich gerne langsam zum Schluss kommen. Das ist sozusagen meiner Meinung nach die gegenhegemoniale Stimme zu dem Thema, zu der Fremdbezeichnung Menschen mit Migrationshintergrund. Und gucken wir uns noch mal kurz an, was die offizielle Definition Migrationshintergrund oder wie sie aussieht. Das ist die offizielle Definition des Mikrozensus, der da lautet: Menschen mit Migrationshintergrund sind alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem nach 1949 zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. Das ist also die offizielle statistische Definition des Begriffs. Also ich würde einfach, mir geht es halt darum, man muss sich, wenn man sich diesen Begriff sich anschaut, mittlerweile hat er so Konjunktur, Hochkonjunktur, alle verwenden ihn in der Medienlandschaft, im politischen Bereich, in wissenschaftlichen Texten, im Alltag. Alle sprechen von Menschen mit Migrationshintergrund oder von Mitbürgern mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Kein Mensch weiß ganz genau, was es eigentlich bedeutet. Wenn man sich aber genauer sich anschaut, diese offizielle Definition sich anschaut, dann wird einem auch auf einmal klar, okay, das sind also alle Menschen, die nach 1949 auf das heutige Gebiet von Deutschland zugereiste oder zugewanderten Menschen. Was heißt das genau? Wir müssen dabei meiner Meinung nach kritisch reflektieren, dass 1949 das Jahr der Gründung der BRD ist. Und dabei muss man bedenken, dass die nationalsozialistische, rassistische Politik dieses heutige Gebiet der Bundesrepublik auf gewaltvolle Weise homogenisiert hat. Das wird dabei sozusagen unterm Tisch fallen gelassen. Genau, und dabei würde ich gerne erstmal den Punkt setzen Und vielleicht im Rahmen der Diskussion später, wenn irgendwas nicht klar ist, können wir es gerne nochmal diskutieren. Ich würde erstmal hier Stopp machen, weitergeben an Thomas, der was zum Critical Whiteness sagen wird. Partita e da noi si vede tanto. E allora, hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, no, no, no, la storia è qui finita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo. Quando I feel like Peter Sprato playing in a jungle and everybody's dancing Italian mambo. E allora hey mambo, mambo italiano. hey mambo, mambo italiano, no no no. La storia è qui finita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Also von mir gibt es jetzt erstmal noch eine kleine Einleitung, wieder mit ein paar Beispielen, damit ihr nicht einschlaft. Also, ja. Präsentationsmodus, ja, wo war das? Ding, so. Ja, ein sehr schönes Ding hier. Ja, also wie angekündigt im zweiten Teil wollen wir jetzt nochmal den Blick auf das Weißsein richten. Neben dem mehr oder weniger offensichtlichen Rassismus, der negative Zuschreibungen und Benachteiligungen aufgrund äußerlicher biologischer Merkmale tätigt, gibt es eben auch einen positiven Rassismus, der sich auch vermeintlich wohlwollend an vorgeblichen Unterschieden ergötzt, die aus der Zugehörigkeit zu einer entlang biologischer Merkmale definierten Gruppe konstruiert werden. Und unser erstes Beispiel ist eben dieser Flyer des Edeka Aktivmarkts in Freiburg: Alibaba kommt mit seiner Ananas-Show. Zwecks eigener Umsatzsteigerung wird ein Schwarzer regelrecht angepriesen, wie die zu verkaufende Ananas. Es wird an das rassistische Klischee vom lustigen Afrikaner angeknüpft, dessen Andersartigkeit faszinierend und stimulierend wirken soll, was insbesondere durch die Zuschreibung sympathisch und einmalig in Kombination mit den beworbenen Früchten und der exotischen Gestaltung des Flyers erreicht wird. Und besonders pikant ist dabei eben, dass es sich dabei um eine ungebrochene Kontinuität seit der Kolonialzeit handelt. Edeka geht nämlich eben auf EDK zurück und ist eine Abkürzung für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler. Und was eben brisant ist, ist dann auf der Homepage des Unternehmens, kann man nachlesen, da wird über die damaligen Unternehmensleiter gesagt: Ihre Ideen und Aktivitäten prägen die Edeka-Gruppe. Präsenz, ne? Kein Widerspruch von unserer Seite. Das ist offensichtlich so. Ja, und dann haben wir hier nochmal was Schönes. Unsere aktuellen Lieblinge des politischen Mainstreams haben ein Plakat hier verbrochen, das also Sexismus und Rassismus in Reinform kombiniert. Will aber natürlich als Signal für Weltoffenheit und Toleranz gelten. Ne? Das ist wieder dieses Wohlmeinende. Also, die Grünen schreiben sich das ja gerne auf die Fahnen und betonen möchte ich an dem jetzt besonders zwei Aspekte. Also erstens natürlich die Sexualisierung schwarzer Menschen, die hier vorgenommen wird. Das hat auch eine lange Tradition seit also den ersten Reiseberichten europäischer Entdecker bzw. Kolonialisierer. Da hat er seinen festen Platz in Literatur, aber auch heute noch in der Werbung. Dahinter steht das Stereotyp, schwarze Menschen seien körperlicher, triebhafter und damit auch irgendwie tierähnlicher als der weiße, kultivierte Europäer. Dies als positive Eigenschaften zu deuten, womöglich um ein Ventil für die eigene Verklemmtheit zu haben, macht es keinen Deut besser. Damit geht auch der zweite Punkt einher, nämlich die Degradierung zum Objekt. Die weiße Person handelt und greift zu, die schwarze wird begriffen. Handlungsfähigkeit und Macht auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Lustobjekt. Vor dem Hintergrund eines Wahlplakats kann man sich da schon fragen, wer hier eigentlich angesprochen wird. Wählen tut hier jedenfalls nur der Weiße. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, was am Anfang schon angeklungen ist. Also die Diskussion, Reaktion auf dieses Plakat war dann tatsächlich auch eine, das ist zwar, nachdem es einige Kritik gab, eingestampft worden, dieses Plakat, aber es wurde natürlich erstmal gesagt, nein, nein, nein, also das auf gar keinen Fall, ist das irgendwie rassistisch gemeint und wie könnt ihr nur? Und na schön, wenn sich jetzt jemand verletzt fühlt, also das Problem liegt dann bei denen, die sich da verletzt fühlen, ist ja ein individuelles Ding, tut uns das leid, aber rassistisch ist das nicht, natürlich nicht. Das sind halt typische Beispiele beides gewesen für etwas, was wir den weißen Blick nennen. Der hinterfragt eben sein eigenes Weißsein nicht. Farbig sind immer die anderen. Und die eigene Norm ist dann eben unhinterfragt, inhaltsleer und definiert sich spontan über Abgrenzung. Und von dort aus wird dann eben auch eine objektivierende Haltung eingenommen, die sich die Hoheit über Zuschreibungen anmaßt, die gegenüber seinesgleichen, die getätigt werden. Sonst, ich weiß nicht, wer von den hier anwesenden Weißen ist jemals so angesprochen worden, meinetwegen wie toll du als Weiße kannst doch sicher super tanzen und singen, das liegt euch doch im Blut, oder toll, dass du als Weiße unsere Veranstaltung bunter machst, oder ihr habt einfach diese gazellenartige Eleganz oder so, das wird Weißen würde diese Fragen nie gestellt werden. Und dabei ist eben Weißsein ebenso ein Konstrukt wie jede andere Farbigkeit, wie ein Beispiel aus der Kolonialzeit verdeutlicht. Das ist eben zunächst als Rechtfertigung für die ausbeuterische Stellung der als Weißen definierten Europäer definiert worden. So Weiße sind eben entsprechend höherwertig, aber es gab dann eben auch in den Kolonien Mischehen und da sogenannte. Und da wurden dann Überlegungen getätigt, Farbigen, welche nach Erziehung, Lebenshaltung und Charakter es verdienen, die Eigenschaft eines Weißen zu verleihen. Wo dann doch der deutlich wird, dass sich es da um irgendetwas handelt, was vielleicht doch nicht total natürlich ist. Ne? Und dieses Weißsein ist eben nicht selbstverständlich also und muss überschritten werden, um diesen objektivierenden Blick zu überschreiten, der sonst immer wieder unwillkürlich eingenommen wird und permanent Rassismus reproduziert. Und dazu soll eben die Forschung zu Critical Whiteness einen Beitrag leisten. Und dazu wird jetzt Julian fortsetzen. Ja, wir wollten jetzt einmal auch nur in einem bestimmten, also jetzt hier eher in einem politisierten Rahmen natürlich die Critical Whiteness Studies vorstellen und wollten ganz am Anfang einmal eine Frage stellen, das bezieht sich im Grunde auf das, was gerade eben gesagt worden ist, und zwar einfach mal für euch, deswegen, wir würden euch bitten, das sich einfach aufzuschreiben oder sich zu merken oder es zu ignorieren, wenn es nervt, aber die Frage wäre, wann habt ihr das erste Mal gemerkt, dass ihr weiß bzw. nicht weiß seid? Also es richtet sich an jeden und da wäre die Frage, denkt einfach ein bisschen drüber nach und vielleicht könnt ihr dann ja einen Beitrag später in der Diskussion dazu leisten, weil also uns ist auf jeden Fall relativ wichtig, das einmal zu reflektieren, denn ja, die Wogen sind relativ weit. Und jetzt macht erstmal Julia weiter. Ja, ich wollte ganz kurz erstmal auf die Entstehung von den Critical Whiteness Studies eingehen. Und zwar sind sie als wissenschaftliches Feld Anfang der 90er in den USA entstanden, und zwar aus den Black und Cultural Studies heraus, das heißt aus einer kritischen schwarzen Wissensproduktion. Eine der Vorreiterinnen war dabei Toni Morrison, eine schwarze Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin, die mit ihrer Aussage, dass auch Weiße im Rassismusdiskurs betrachtet werden müssen, da sie ebenfalls von Rassismus betroffen sind, zwar aus einer anderen Perspektive heraus, ja, begründete damit quasi den neuen Blickwinkel der Critical Whiteness. Ja, dann schließlich führte das dann zu der Erkenntnis, dass Whiteness nicht nur aus schwarzer, sondern eben gerade auch aus weißer Sicht kritisch betrachtet und analysiert werden muss. Maßgeblich in dem Prozess war auch die feministische Bewegung, denn es entstand eine Kritik schwarzer Feministinnen an der weißen, exklusiven feministischen Theoriebildung, da in der Theoriebildung der Aspekt Race zum Beispiel überhaupt nicht mit einbezogen war und daher Erfahrungen schwarzer Frauen komplett ausgeblendet wurden. Und das führte dann durch diese Theorien zu einer Konstruktion der weißen Frau als die Frau an sich quasi. Daher forderten dann schwarze Feministinnen unter anderem, die Forderung habe ich scheinbar nicht auf die Folie mit übernommen. Die forderten also, dass weiße Frauen ihre privilegierte Stellung innerhalb der Gesellschaft erkennen müssen und auch annehmen müssen. Und des Weiteren, dass die feministischen Konzepte in der Form erweitert werden müssen, dass sie auch die Erfahrungen schwarzer Frauen mit einbeziehen. Daraus entstanden dann schlussendlich wirklich die Critical Whiteness Studies, die das Subjekt, also erstmals das Subjekt der rassistischen Rede in den Mittelpunkt stellen und nicht das Objekt und somit eine Hegemonie-Selbstkritik darstellen. Dieser neue Blickwinkel soll bewirken, dass dadurch zwangsläufig diese Konstruktion des anderen, die immer wieder produziert wird, um sich selbst zu definieren, halt dekonstruiert wird. Das heißt, Weißsein muss erkannt und wahrgenommen werden und darf nicht mehr als Norm angesehen werden und muss somit in diesem Prozess sichtbar gemacht werden. Zur Anwendung in Deutschland, also es gibt halt immer wieder Kritiker, die sich dazu äußern, dass dieses Konzept nicht auf die deutsche Gesellschaft anwendbar ist, da es ja auch ein amerikanisches Konzept ist und daher sich auf die amerikanische Gesellschaft bezieht eigentlich. Und ein zusätzliches Konzept, was daraufhin entwickelt wurde, kurz vorstellen, und zwar das Konzept des kritischen Okzidentalismus von Gabriele Dietze. Dietze begründet ihre neue Konzeption dadurch, dass sie sagt, dass zum Beispiel die Wortwahl, also die rassistische Wortwahl in Deutschland eine andere ist als in Amerika, dass es sich also nicht auf die Dichotomie schwarz und weiß ausschließlich bezieht, sondern dass dadurch, dass Worte wie Fremde oder Ausländer häufiger verwandt werden, dass dadurch angedeutet wird, dass sich hier in Deutschland die Hegemonie an der Nation als ethnisch homogene sogenannte Abstammungsgemeinschaft festmacht. Das heißt, die Nation ist halt das, was im Vordergrund steht. Nichtsdestotrotz finde ich, dass sich gerade in Deutschland Zugehörigkeit zur Nation immer noch über die Hautfarbe definiert. Das heißt, es ist immer noch häufig die Meinung, nicht weiß bedeutet auch gleich nicht deutsch. Und daher, finde ich, gibt es da trotzdem eine sehr gute Schnittmenge zur Critical Whiteness und daher ist es genauso wichtig, hier sich über Weißsein bewusst zu sein. Und zur tiefergehenden Theorie wird Julius jetzt noch mal ein bisschen was erläutern. Ja, also wie schon angekündigt, sollte das jetzt nicht, wird das jetzt nicht super tief gehen, weil es sonst also wirklich auch ein bisschen zu lange dauert. Ihr habt alle super durchgehalten und ich will euch jetzt hier auch nicht noch länger quälen. Allerdings ist es ein sehr interessantes Konzept. Und zwar, ich weiß, wir haben schon ein paar Definitionen vorgelesen, aber eine letzte kommt jetzt noch. Und zwar zu Weißsein, also Whiteness an sich. Das ist eine Definition von Eske Wollrath. Und zwar sagt sie, Weißsein bezeichnet ein System rassistischer Hegemonie, eine Position strukturell verankerter Privilegien, ein Modus von Erfahrungen, eine spezifische und wandelbare Identität, die zugesprochen, erkämpft und verloren werden kann. Das jetzt nur kurz, um es vorwegzuschießen. Es geht letzten Endes darum, das wurde ja hier jetzt schon die ganze Zeit angekündigt, darum, diese gesellschaftliche Konstruktion letzten Endes aufzudecken und auch als eine solche zu markieren. Denn es geht auch im wissenschaftlichen Kontext, natürlich gerade in diesem Forschungsgebiet, um eine konkrete politische Verordnung der Subjektposition. Und zwar auch der des Forschenden oder der Forschenden. Du kannst einfach mal alle drei gleich raushauen, genau. und es gibt natürlich innerhalb der Critical Whiteness Studies gibt es halt viele verschiedene Denkrichtungen. Die wollten wir jetzt heute uns hier sparen, die konkret vorzustellen. Es herrscht aber Einigkeit, dass Weißsein als Konzept als politische Kategorie in erster Linie gelten soll. Es ist gerade im bundesdeutschen Kontext ist es tatsächlich eben dieses Phänomen, dass dieses unmarkierte Weißsein im Grunde wirklich, es ist total unthematisiert, weil man sich hier im Allgemeinen sowieso, und das war auch uns auch nochmal wichtig, das zu sagen, dass man sagt, ja nee, für mich hast du gar keine Hautfarbe, so nach dieser Aussagen, ja, dass man quasi ignoriert, dass man diese Geschichte ignoriert. Und das wird in diesem Konzept halt auch nochmal deutlich, dass der Rückbezug so mäßig auf das Subjekt in diesem rassifizierten Kontext soll dadurch halt nochmal ein bisschen aufgedeckt werden. Das heißt, es geht auch darum, in diesem Zusammenhang eine Sprecherposition nochmal deutlich zu machen, um auch in diesem Diskurs ein bisschen, sagen wir mal, das Ganze auf eine andere Ebene zu halten. So, können wir eine weitermachen? Kannst auch gleich alle. Das heißt, Whiteness, wurde auch schon gesagt, ist quasi eine unmarkierte, eine unsichtbare Norm, weil von dieser Position aus letzten Endes immer differenziert wird. Das ist ein bisschen in Anlehnung, oder es hört sich auf jeden Fall ein bisschen nach in Anlehnung an Donna Haraway zum Beispiel an, also an in diesem Kontext natürlich genau dasselbe. Das weiße, am besten männliche, heterosexuelle Subjekt ist quasi der unschärfste Punkt überhaupt, weil davon ausgehend immer differenziert wird. Und das hat natürlich in diesem Zusammenhang auch nochmal eine ganz andere Gewichtung. Das heißt, wir gehen von einer Normalität aus. Und zwar genau dann kann dieses Weißsein, diese Whiteness im Grunde vorausgesetzt werden, wo sie einfach nicht thematisiert, wo sie nicht benannt wird. Und wenn man das mal sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, kommt das so gut wie immer und so gut wie überall vor. Das heißt, und das ist auch nochmal in Anlehnung gerade in diesem kolonialen Kontext, Weißsein wird im Grunde dann auch immer nur über das Negativ definiert. Also immer nur über das auf der anderen Seite Stehende und dann rekursiv im Grunde wieder Interpretierte. Wir können einen weitermachen. Das heißt, in Zusammenhang mit der Frage, es gibt natürlich verschiedene Definitionen zu Whiteness oder zu Weißsein. Wir haben uns jetzt einmal hier nur für diese eine entschieden. Aber es geht im Allgemeinen auch darum, dass gerade wenn es nicht markiert ist, eine gewisse, also eben dieser Mythos der homogenen und uniformen Weisheit oder Whiteness eben besteht. Und das ist natürlich auch nicht so. Das heißt, wer ist weiß? Da ist natürlich ein biologistisches Konzept irgendwo mit dabei, aber eben auch in einem soziokulturellen, sozioökonomischen Hintergrund wird das ja immer so benannt. Das ist natürlich auch nicht unwichtig in diesem Zusammenhang. Im Allgemeinen ist es aber so, dass eben in den Critical Whiteness Studies definitiv, also da ist auch Einigkeit, herrscht auch Einigkeit, Whiteness an sich natürlich zu markieren. Und eben als gesellschaftliches Konstrukt zu betrachten. Das heißt, ein struktureller Rassismus, der einfach vorliegt, ist nicht einfach, da kann man nicht einfach dagegen sein, so nach dem Motto, und dann ist alles in Ordnung, sondern man muss halt tatsächlich das Strukturelle dahinter schon erkennen können. In diesem Zusammenhang macht es eben Sinn, Whiteness eben als ein solches, eben auch als ein rassifiziertes Konzept und Konstrukt zu verstehen. In dem Zusammenhang hab ich noch ein Zitat, auch von Eske Wollrath. Somit ist Whiteness beides, Bezeichnendes und Bezeichnetes, Rassifizierendes und Rassifiziertes. Das heißt, in diesem Moment schafft man halt im Grunde eine Zweiseitigkeit der ganzen Geschichte, und das ist schon recht wichtig, weil es eben nicht nur eben von der Subjektposition aus bezeichnet, sondern eben sich auch wieder selber bezeichnet. Also das ist diese Positionierung, die schon stattfinden muss. Also unserer Meinung nach, und damit beschäftigen sich die Critical Whiteness Studies, sehr zu empfehlen, das Buch von Eske Wollrath, 2005 erschienen, Name ist? Weißsein im Widerspruch. Also kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Kommen wir jetzt nur zu ganz kleinen Beispielen, dann habt ihr es auch gleich geschafft. Und zwar haben wir uns mal hingesetzt und mal überlegt, wo kann man diese Alltäglichkeit im Grunde des Weißseins, der Whiteness im Grunde sehen. In dem Kontext, ihr wart alle im Kindergarten oder was Ähnlichem, und da hat man dann also mit seinen Buntstiften gemalt, und da gab es die Farbe Hautfarbe. Also die wurde auch so erklärt. Ja? Das ist, bitte? Ja, okay, zum Beispiel. Also das ist halt einfach dieser Farbton, Hautfarben, ist gerade im deutschen Sprachgebrauch eben, jeder weiß, wer es ist. Witzigerweise egal, welche Hautfarbe man selber hat. Das haben wir auch nochmal festgestellt. Als nächstes Beispiel wäre Make-up-Produkte. Das kennen sicherlich die Damen unter euch. das habe ich auch gehört. Also eine Freundin von mir ist halt Make-up-Artist, such mir noch was. Und dann hat sie mal nach Make-up für schwarze Haut gesucht. Keine Chance. Also jedenfalls nicht zu einem regulären Preis. Und Julia, du meintest auch, ne, in Schottland, war das schon nochmal ein bisschen, oder in England im Allgemeinen, ja, war das schon nochmal eine andere Sache. So, und das ist halt auch nochmal eine Sache, die uns da nochmal so in den Sinn gekommen ist. Und jetzt nochmal so ein bisschen, deswegen auch selbstreflektiv, wir haben diesen Vortrag in einem etwas größeren Umfang mal im Seminar gehalten, und wir haben uns also beide so die Texte dazu reingezogen, wir haben uns die aber jeweils noch einmal kopiert. Und bei den meisten Texten, Julia hat sie als erstes gelesen, markiert, markiert, markiert, und danach hat sie mir gegeben und ich habe sie gelesen. Und ich habe sie nicht mehr markiert, weil in dem Moment wäre alles gelb gewesen. Das heißt, wir haben uns an uns selber festgestellt, wir haben auf jeden Fall eine andere Lesart auch gehabt, was das Thema angeht. Das ist schon recht interessant gewesen. Also jedenfalls mein Augenmerk war eher auf dieses Rekursive, auf das Weißsein, und bei Julia ging es eher um die Kontrastierung schon wieder im politischen Sinne. Also wir können dann, selbst wenn wir es reflektieren, ne, man kommt aus dieser Struktur letzten Endes sehr schwer raus. Und das nur mal als Denkanstoß im Allgemeinen zu geben. Und Julia, sagt jetzt auch nochmal was zu Farben? Ja, Julius hat das ja vorhin schon kurz angeschnitten, dass öfter auch mal dieser Aspekt der Farbenblindheit auftaucht im rassistischen Kontext oder eher im antirassistischen Kontext. Also dass es häufig so ist, dass Aussagen wie, ja, für mich sind alle Menschen gleich und Hautfarbe sehe ich gar nicht und das gibt es gar nicht für mich, eigentlich, also erstmal sehr oft gemacht werden und auch als tolerant und antirassistisch angesehen werden. Aber für die Dekonstruktion von Rassismus sind solche Aussagen tatsächlich eigentlich eher kontraproduktiv, da sie nicht nur die Hautfarben, wie sie sagen, ignorieren, sondern auch die bestehende Ungleichverteilung, die einfach aufgrund von rassistischen Strukturen herrscht. Also man ignoriert nicht nur das Schlechte, sondern also das Konstrukt an sich, sondern man ignoriert auch dann automatisch und spricht halt Ungleichbehandlung quasi ab. Genauso wie halt, also man, ja, die Privilegien, die man selber als Weißer dann vielleicht hat, auch automatisch ausspricht. Außerdem operiert diese Farbenblindheit auch eigentlich auch immer in den bekannten rassistischen Strukturen. Das heißt, solche Aussagen werden eigentlich immer nur gegenüber Nicht-Weißen getroffen. Also ich habe noch nie zwei Weiße zueinander sagen hören, ey, ich sehe gar nicht, dass du weiß bist. Und deshalb ist es quasi auch wieder ein weiterer Aspekt für die Normalisierung von Weißsein. Das heißt, dass auch hier in diesem Kontext dann nur der andere rassifiziert ist, aber der Weiße halt nicht. Und das ist halt so ein bisschen schwierig innerhalb dieser ganzen Theorie, genauso wie es auch in den Queer Studies zum Beispiel dieses Problem gibt, ist es, dass man eigentlich versucht, die bestehenden Verhältnisse zu dekonstruieren, aber dass man für diese Dekonstruktion sich der bestehenden Instrumente quasi bedienen muss und ja, dadurch sie natürlich auch immer wieder einschreibt. Und das ist halt so ein Problem, dem man sich irgendwie dann trotz alledem aber stellen muss, glaube ich. Ja, das war erstmal so viel zu unserem Vortrag. Wir haben jetzt aber zum Abschluss nochmal, auch aus dem Buch von Eske Wollrath, einige Thesen ausgewählt, die sie anhängt an ihr Buch. Also sie hängt an das Buch noch Materialien zur antirassistischen Arbeit an. Und da ist unter anderem auch eine Thesenliste. Und da würden wir gerne jetzt ein paar von vorlesen. Und wir würden euch bitten, dass, wenn immer so eine Aussage auf euch zutrifft, ihr die Hand hebt. Nur um nochmal ein bisschen das Bewusstsein zu stärken. Die erste These wäre, wenn ich will, kann ich es arrangieren, die meiste Zeit in Gesellschaft von Menschen meiner Hautfarbe zu verbringen. Die zweite These wäre, wenn ich in eine neue Wohnung ziehe, kann ich ziemlich sicher sein, dass sich meine neuen Nachbarn freundlich oder neutral mir gegenüber verhalten. Die nächste These, ich kann den Fernseher einschalten oder die Zeitung aufschlagen und Menschen meiner Hautfarbe überall repräsentiert sehen. Ich kann mir sicher sein, dass es in jedem Friseursalon Mitarbeiterinnen gibt, die mein Haar frisieren können. Ich muss meine Kinder nicht dazu erziehen, sich des strukturellen Rassismus bewusst zu sein, um sich selbst zu schützen. Ich werde nie aufgefordert, für alle Menschen meiner Hautfarbe zu sprechen. Und die letzte These wäre, ich habe die Wahl, mich mit Rassismus auseinanderzusetzen oder auch nicht. zurück auf FSK 93,0. Das war's auch schon fast wieder mit der heutigen Alleinschon-Sendung. Heute gab es den Mitschnitt von Alleinschon Weiße. In der an den Vortrag anschließenden Diskussion ging es vor allen Dingen um die zuletzt auch hier gehörten Thesen, über die ihr euch jetzt sicherlich auch eure eigenen Gedanken machen könnt. Auf unserem Blog studentischesmilieu.wordpress.com ist auch die Broschüre »Rassismus ist kein Werbegag« zu finden, sowie auch nochmal der Veranstaltungsankündigungstext und der Mitschnitt dieser Sendung, wenn sie dann gelaufen ist. Ja, unsere nächste Sendung gibt es am 25. August. Da werden wir allein schon Kapital senden. Das ist unsere Veranstaltung vom 14. Juli gewesen. Das war die letzte dieses Semesters. Und da werde ich jetzt auch noch ein paar Worte dazu sagen, beziehungsweise einfach nochmal den Ankündigungstext hier zitieren. Also, es kommt darauf an, Marx nicht mit den Augen des ökonomischen Fachmanns zu sehen, sondern mit denen eines Menschen, der weiß, dass er in der verkehrten Gesellschaft lebt und die richtige Gesellschaft will. Max Horkheimer. In der letzten Veranstaltung in diesem Semester wollen wir uns vom Spezifischen wieder in grundlegendere Gefilde wagen und uns der Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx zuwenden. Dieser wacht in einem halbtoten Zustand über universitärer und linker Beschäftigung mit Gesellschaft. In dieser Funktion wird er im aktuell wissenschaftlichen heißen Scheiß gerne als Stichwortgeber genutzt, zitiert oder herangezogen, siehe Bourdieu, Gramsci, Negri und Hart, wird als einer der großen Deutschen eingemeindet in der Sendereihe des ZDF, dass ihn als einen der wirkungsvollsten Bestseller-Autoren der Weltgeschichte und Verkünder einer Ersatzreligion darstellt und in den Sozialwissenschaften als Klassiker gelehrt. All diesen Interpretationsansätzen gemein ist das Entfernen des Stachels der Kritik, der Zurichtung der Marxischen Theorie nach den jeweiligen Erfordernissen. Zudem gilt Marx dabei gleichzeitig als überholt, schreibt angeblich irgendwas über den Kommunismus und Revolution und wir haben ja schließlich gesehen, wie das immer geendet und nie funktioniert hat. Über Marx wird also viel geredet, sein Werk aber viel zu wenig gelesen. Statt zum x-ten Mal zu versuchen, das Kapital entweder als Bastelanleitung für den Sozialismus zu verklären oder es als dringend ergänzungsbedürftige Theorie aus dem 19. Jahrhundert zu behandeln, was jeweils hinter Marx zurückfällt, wollen wir Lust auf die Lektüre machen, die Auseinandersetzung mit Marxens Werk ins Zentrum stellen. Einleitend dafür ist dieser Vortrag gedacht, indem es aus einer grundlegenden Überlegung in die Materie gehen soll, der Frage zu folgen, was es heißt, dass Marx nicht bloß die Machenschaften der Reichen und der Mächtigen, sondern die bürgerliche Gesellschaft als ganze kritikwürdig erschien und warum er zu deren Abschaffung es notwendig sah, nicht bloß revolutionäre Appelle zu verfassen, sondern ganze Wälzer darüber, was überhaupt Ware, Wert, Kapital ist. Warum also die Erklärung der Gesellschaft zugleich ihre Kritik bedeutet und was das im Einzelnen heißt. Und vor allem nicht. Diese Fragen sind ebenso wie das Marxische Werk immer noch aktuell, auch in der Teestube. Egal, ob Leute Yuppies aus der Teestube schmeißen wollen, Nestle-Produkte für zu kapitalistisch halten oder wie die aktuelle Protestbewegung in Olaf Scholz den Bildungsmörder gefunden hat, den sie auf Steckbriefen und T-Shirts ausstellt. Wäre Marx verstanden worden, wären uns diese Dinge erspart geblieben. Ja, wie gesagt, diese Sendung gibt's am 25. August. Und nächstes Semester wird es auch weitergehen mit weiteren Alleinschon-Veranstaltungen. Da solltet ihr dann auf dem schon erwähnten Blog einfach nachschauen, wann es weitergeht, mit was es weitergeht. Lasst euch da einfach überraschen. Und bis dahin noch ein bisschen Musik und einen schönen Sommer. das ist der Untergang. Virginia, Iridik man czaje. We'll be right back.